An einem Samstagmorgen im Februar 1952 kam Harry Washburn aufgeregt in das Kabuff, das Phil zu Hause als Arbeitszimmer diente und wo er gerade eidesstattliche Aussagen zu einem anstehenden Prozess durchging. Erschrocken sah er das verschmierte Blut auf Harrys sommersprossigen Wangen und auch an seinen Händen. »Hast du dich verletzt, Harry?« »Das ist nicht meins«, sagte Harry. »Jake hat Nasenbluten und das hört einfach nicht auf. Sein ganzes Roy Rogers T-Shirt ist schon voller Blut, von oben bis unten.« Phil dachte, dass es eine Übertreibung sein müsse, bis er es mit eigenen Augen sah. Auf dem gewölbten Bildschirm des Fernsehers duellierte Annie Oakley sich mit einem Bösewicht, aber keiner der anwesenden vier oder fünf kleinen Jungs achtete auf irgendetwas anderes als auf Jake. Sein liebstes Cowboy-T-Shirt, in dem er samstagvormittags immer seine Western-Serien guckte, war in der Tat von Blut durchtränkt, die Jeans an den Oberschenkeln ebenso. Jake sah seinen Vater an und sagte, »Es will nicht aufhören.« Er sprach wie mit verstopfter Nase. Phil sagte den anderen Jungs, sie sollten ruhig weiterschauen, alles sei in Ordnung, keine Sorge. Er sprach in ruhigem Ton, doch die Unmenge an Blut, die er sah, jagte ihm furchtbare Angst ein. Er brachte Jake in die Küche, ließ ihn Platz nehmen und legte ihm den Kopf in den Nacken, bevor er ein Geschirrtuch mit Eiswürfeln füllte und es dem Jungen oben gegen die Nase drückte. »Halt es dort fest, Draco. Dann hört es auf.« Sally Ann kehrte vom Samstagseinkauf im IGA zurück, sah Jakes blutgetränktes T-Shirt und holte Luft, um zu schreien. Phil schüttelte den Kopf und sie schrie nicht. Sie kniete sich neben Jake und fragte, was passiert sei. »Hat einer von deinen Freunden dir einen Nasenstüber verpasst, als ihr Cowboys gespielt habt?« »Nein, es hat einfach so angefangen. Auf dem Boden ist Blut, aber wenigstens habe ich nichts auf deinen blauen Läufer tropfen lassen.« »Ich habe auch was abgekriegt«, sagte Sammy Dillon. Er und Harry waren in die Küche gekommen, die anderen Jungs standen hinter ihnen. »Konnte ich aber rauswaschen.« »Das ist gut, Sammy«, sagte Sally Ann. »Ich denke, du und ihr anderen, ihr solltet jetzt lieber nach Hause gehen.« Sie gingen einigermaßen bereitwillig und hielten nur noch einmal kurz inne, um einen letzten Blick auf ihren blutbespritzten Freund zu werfen. Als sie verschwunden waren, beugte Sally Ann sich über ihren Sohn hinweg und flüsterte Phil ins Ohr, »Ich glaube, es hört nicht auf.« »Es wird es«, sagte Phil. Es hörte nicht auf. Es wurde schwächer und war nicht mehr die ursprünglich alles durchtränkende Springquelle, aber das Tropfen hielt an. Ihr Hausarzt vor Ort war im Urlaub, also brachten sie ihn ins Krankenhaus von North Conway. Der Notarzt Dr. Richmond äugte mit einer kleinen Stablampe in Jakes Nasenlöcher und nickte. »Das haben wir ruckzuck behoben, junger Mann. Mama und Papa werden draußen warten, während wir hier unsere Arbeit erledigen.« Sally wollte bleiben, aber Phil, der eine ungefähre Vorstellung hatte, worin die Arbeit bestehen würde, nahm sie am Arm, geleitete sie entschieden zum Wartebereich hinaus und schloss die Tür. Was rein gar nichts brachte, denn als Jakes Nase kauterisiert wurde, füllten seine Schmerzensschreie das kleine Krankenhaus vom einen Ende bis zum anderen. Phil und Sally Ann hielten einander fest umklammert, beide in Tränen, und warteten darauf, dass es endlich vorbei war. Schließlich war es das. Und auch wieder nicht. Dr. Richmond kam mit Jake heraus in den Wartebereich, das eine Revers seines weißen Kittels mit Jakes Blut besprenkelt. Er lächelte und sagte, »Tapferes Kind, das ist wahrlich kein Vergnügen. Kann ich eine Minute mit deinen Eltern reden, Jacob?« Er nahm sie mit ins Untersuchungszimmer. »Haben Sie die blauen Flecken gesehen?« »Klar, er hat ein paar an den Armen«, sagte Phil. »Er ist ein Junge, Dr. Richmond. Wahrscheinlich hat er sich die beim Klettern oder so eingefangen.« »Auf seiner Brust sind auch welche. Ein kleiner Raufbold, ja?« »Nein, eigentlich nicht«, sagte Phil. »Manchmal balgen er und seine Kumpel sich, aber alles nur aus Spaß.« »Ich würde gern eine Blutprobe nehmen«, sagte Dr. Richmond, »nur um auf Nummer sicher zu gehen, wenn Sie verstehen.« »Oh mein Gott«, sagte Sally Ann. Später sollte sie Phil erzählen, dass sie es da wusste, dass sie es genau in jenem Moment wusste. um seine Leuko- und Thrombozyten zu bestimmen. Irgendetwas Ernstes ausschließen. »Doktor, das war bloß Nasenbluten«, sagte Phil. »Hol ihn wieder rein, Phil«, sagte Sally Ann. Sie war sehr blass um die Augen und den Mund, ein Anblick, der Phil im Laufe des nächsten Jahres sehr vertraut werden würde.